Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tribüne und im Livestream. Wir haben wirklich alles gesagt. Wir haben die Überweisung in ungefähr die Hälfte aller möglichen Ausschüsse vor uns. Da haben wir noch viel Zeit für Rede und Widerrede. Deshalb wünsche ich Ihnen an dieser Stelle einfach nur einen schönen Feierabend. Vielen Dank, Herr Kollege, für diesen prägnanten Beitrag. Wir sind damit am Schluss der Beratung. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.